Eigentlich kam es nicht so weit, aber wie man sieht, sind den merkwürdigsten Verhaspelungen dieser Probleme kaum Grenzen gesetzt. Die zweite Panne der versuchten Lösung ist für jeden Problemlöser nicht weniger interessant. Durch das Verbot des Leben und Lebenlassens wurden die Leute in den Schützengräben in ein manichäisches Dilemma versetzt. In meinem Fach nennt man das eine Doppelbindung. Entweder sie befolgten die Befehle von oben und schossen auf den Gegner, wann immer der sich zeigte, setzten sich aber damit der sofortigen Vergeltung für diesen Bruch des stillschweigenden Nichtangriffspaktes aus. Oder sie respektierten weiterhin den inoffiziellen Waffenstillstand, riskierten damit aber vor ein Kriegsgericht zu kommen. Das sich aus diesem Dilemma spontan ergebende Tertium, also das die manichäische Dualität, übergeordnete Lösung, war die Wiederentdeckung eines bewährten Rezeptes aus den Zeiten des Spanischen Weltreichs, wo man in den überseeischen Besitzungen auf die oft ganz unsinnigen Befehle aus dem Escorial nach dem Rezept se obedece, pero no se cumple, das heißt, man gehorcht, aber man führt die Befehle nicht aus, reagierte. In Flandern, 3 Jahrhunderte später, war es nicht anders. Man gehorchte den Schießbefehlen, schoss aber gezielt daneben. Und der dankbare Gegner tat dasselbe. Ja, nun könnte man vielleicht sagen, aber unsere moderne Welt, die wird uns doch über diese Dinge überhaupt hinwegführen. Es bahnen sich wunderbare neue Dinge ab, die zweifellos die Qualität des menschlichen Lebens, besonders im Westen bei uns, also erhöhen wird. Und dazu fällt mir ein Witz ein. Stell dir nur vor, sagt ein Anthropologe zum anderen, man hat endlich das fehlende Zwischenglied zwischen dem Affen und dem Homo sapiens entdeckt. Fabelhaft, sagt der andere, fantastisch. Und was ist es? Und der erste antwortet, der Mensch. Der Witz stimmt zwar, lassen Sie sich aber nicht entmutigen, der Witz stimmt zwar, aber wir sind auf dem besten Wege, diesem Übelstande abzuhelfen. Eine herrliche neue Zukunft wartet unser, eine Patentlösung, in die wir garantiert ohne Schmerzen oder gar Blutvergießen bequem hineinrutschen können. Auch ein ganz oberflächlicher Betrachter der Menschheitsgeschichte kann wohl keinen Zweifel daran haben, dass alles Übel auf die Unvernunft des Menschen zurückzuführen ist. Wahnsinn, Rausch, Verblendung, Neid, Angst, Trieb, Gier und sonstige Leidenschaften aller Art. Das sind die Ursachen, die immer wieder bedingen, dass die Welt ebenso unangenehm ist, wie sie ist. Warum können nicht alle so vernünftig sein wie ich? Das Problem ist leider, dass die anderen genau wie ich ein Gehirn haben, in dem die für die Logik der sogenannten Wissenschaft vom richtigen Denken und die Vernunft zuständigen Strukturen, der Kortex, leider auf dem sogenannten limbischen System sitzen, das noch von unseren reptilischen Vorfahren stammt und in dem nicht das Denken, sondern krude Gefühle und Instinkte herrschen. Und daher haben wir es noch nicht ganz zum Homo sapiens gebracht. Aber wie gesagt, dieser Missstand wird sich nun bald ändern. Nicht außerirdische Wesen sind dabei, unseren Planeten zur Logik und Vernunft zu bringen, sondern unbeirrbare, von Vorurteilen und Emotionen freie Schöpfungen aus Menschenhand. Die Utopie ist nicht neu. In literarischer Form wurde sie bereits 1950 vom rumänischen Schriftsteller Virgil Gheorghiu in seinem Roman 25 Uhr postuliert. 25 Uhr ist nach Gheorghiu jene Zeit, da es unwiderruflich eine Stunde zu spät ist. In diesem Buch spricht der Dichter Trajan über die Menschheit der Zukunft. Und ich zitiere. Eine Gesellschaft, die sich aus Millionen von Millionen mechanischer Sklaven und plus 2000 Millionen Menschen zusammensetzt, wird, wenn sie auch von den Menschen beherrscht wird, die Eigenschaften ihrer proletarischen Mehrheit haben. Die mechanischen Sklaven unserer Zivilisation behalten diese Eigenschaften bei und leben gemäß den Gesetzen ihrer Natur. Um seine mechanischen Sklaven verwenden zu können, muss der Mensch sie verstehen lernen und ihre Gewohnheiten und Gesetzmäßigkeiten nachahmen. Eroberer übernehmen, wenn sie zahlenmäßig den Eroberten unterlegen sind, die Sprachen und Gewohnheiten der beherrschten Nation, sei es der Einfachheit halber oder aus anderen praktischen Gründen. Und dies, obwohl sie die Herren sind. Derselbe Prozess ist in unserer eigenen Gesellschaft im Gange, obwohl wir ihn nicht wahrhaben wollen. Wir lernen die Gesetzmäßigkeiten und den Jargon unserer Sklaven, um ihnen Befehle geben zu können. Und langsam und unmerklich verzichten wir auf unsere menschlichen Eigenschaften und unsere Gesetze. Wir entmenschlichen uns, indem wir die Lebensgewohnheiten unserer Sklaven annehmen. Das erste Symptom dieser Dehumanisierung ist die Missachtung des Menschlichen.